Mein Winnetou war tot. Seine Todesahnung hatte ihn also nicht betrogen. Mit klarer Voraussicht hatte er den Ort bestimmt, wo er begraben sein wollte. Da die deutschen Steinschneider dort die begehrten Halbedelsteine finden sollten, waren sie gern bereit, mit hinzureiten, wodurch mir die Überführung des Toten sehr erleichtert wurde. Ich befand mich in einem Zustand, der sich nicht beschreiben lässt. Ich wachte die ganze Nacht hindurch bei meinem Winnetou. Früh am anderen Morgen brachen wir zum Mezzo-Fluss auf, den wir in 2 Tagereisen erreichten. Dort haben wir Winnetou begraben, wie er es sich gewünscht hatte. Auf seinem Grab sind 3 Kreuze errichtet worden. Im Sand des Tales fanden sich nicht nur die Steine für die Siedler, sondern auch genug Goldstaub, um unsere gesamte Begleitung für ihre Hilfe reichlich zu entschädigen. Eine Anzahl von ihnen entschloss sich, mit den Settlers hier eine Ansiedlung zu gründen, die wieder den Namen Helldorf führen sollte. Das Glöckchen, das von Winnetou vergraben worden war, ist in die neue Ansiedlung geholt worden, wo die Settlers wieder eine kleine Kapelle errichtet haben. Es dauerte einige Zeit, bis ich mich dazu aufraffen konnte, mich von dem Grabe Winnetous zu trennen. Aber ich musste ja fort zum Nugget-Ziel, um das Testament Winnetous auszugraben und zu erfüllen. Ich hatte ja auch die Pflicht, zum Rio Pecos zu reiten und die Apachen vom Tod des berühmtesten und besten ihrer Häuptlinge zu unterrichten. Nach einem herzlichen Abschied von den Ansiedlern und von Freund Spürauge, der noch eine Zeit lang bei ihnen bleiben wollte, trat ich meinen langen Ritt an. Ich war ganz froh, mit meinen Gedanken allein bleiben zu können. Ihr könnt euch sicher denken, dass ich über den gefährlichen Ritt durch das Gebiet der Comanchen und das der Kiowas einiges zu erzählen wüsste. Aber ich will mich nur auf solche Erlebnisse beschränken, die unmittelbar mit dem Tode Winnetous und seinem Testament zusammenhängen. Hoffe, es ist euch recht. Als ich mein Ziel, die Gräber Inchuchunas und seiner Tochter Nchochi, erreicht hatte, grub ich an der bezeichneten Stelle nach und bald hatte ich das Gesuchte in der Hand. Ein starkes, zusammengefaltetes Leder enthielt mehrere eng mit Tinte beschriebene Papierblätter. Ich fand zunächst meine Vermutung bestätigt. Winnetou hatte den Schatz fortgeschafft zum Schwarzen See, wo er ihm sicherer erschien. Das war ein kleiner See, der mir gut bekannt war. Gerade las ich die nähere Bezeichnung. Reitest du den Fichtenwald hinauf bis zu dem Fels des Bären am fallenden Wasser? Dort steigst du vom Pferde und kletterst... Hello, Mr. Shatterhand! Soll ich euch buchstabieren helfen? Center. Da stand Center, den Winnetou und ich so lange vergeblich gesucht hatten. Und ich war waffenlos. Die größte Dummheit meines Lebens, nämlich alle meine Waffen abzulegen, musste ich ausgerechnet in diesem Augenblick begehen. Endlich habe ich euch. Noch nicht. Kein Schritt von der Stelle. Ich habe den Finger am Drücker. Was liest ihr da? Eine Schneiderrechnung. Frecher Hund. Deine Witze werde ich dir austreiben. Du wirst mir die Papiere geben. Gern. Holt sie euch. Werde mich hüten. Payne, Clay, Summer. Hier sind wir. Ja, Boss. Los, fessel ihn. Shatterhand, lass das Papier fallen und... Weiter kam er allerdings nicht. Ich schnappte mir einen seiner Kumpane, hob ihn hoch und warf ihn auf Center, der dadurch niedergerissen wurde und das Gewehr verlor. Im Nu war ich über ihm, ein Faustschlag gegen seine Schläfe, der ihn betäubte, und schon hatte ich seinen Revolver in der Hand. Damit hielt ich die übrigen 3 Herren in Schach und zwang sie, ihren Chef fein ordentlich zu verschnüren. Besten Dank, Gentlemen. Und nun lasst euch sagen, ihr seid vergeblich hierher geritten. Von dem Goldschatz, den ihr hier sucht, ist nichts mehr da. Lasst euch nichts erzählen, Leute. Mr. Shatterhand möchte alles für sich allein behalten. Das ist es. Er wird uns alle über den Haufen knallen, wenn ihr nicht gleich Schluss mit ihm macht. Verdient hättet ihr es bestimmt, Center. Aber ich werde euch in das nächste vorschaffen und dort dem Richter übergeben. Dazu gehören 2, Mr. Shatterhand. Meine Freunde, die Kiowas, werden euch schon zeigen,